Doch der Plan hat einen hohen Preis. Denn wer möchte bis 70 arbeiten müssen, damit er oder sie die Rentenkasse nicht zu sehr belastet? Für viele Menschen in diesem Alter gehören Schmerzen, Krankheit, Gebrechlichkeit und Erschöpfung zum Alltag. Kann man ihnen zumuten, mit 70 immer noch bei Aldi an der Kasse zu sitzen oder in einer Produktionshalle zu stehen, viele Stunden am Tag an einem Schreibtisch irgendwelche Unterlagen zu bearbeiten, als Pflegekräfte durch Flure zu rennen, in Restaurants Teller abzuräumen, jeden Morgen vor lärmenden Schulklassen zu stehen? Aktuell steigt das Alter, mit dem ihr regulär in Rente gehen könnt, kontinuierlich an. 2023 liegt es bei 66, 2031 dann bei 67. Nach heutigem Stand ist dann erstmal Schluss. Sicher, in kaum einem Industrieland der OECD arbeiten so viele der älteren Menschen wie in Deutschland. Andere Länder haben da mehr nachzuholen. Aber auch in Deutschland gilt, dass das Arbeitsleben regulär eigentlich auch nach 67 noch weitergehen müsste. Dieses Szenario könnte auf euch zukommen. Die Kommission Verlässlicher Generationenvertrag empfiehlt Maßnahmen, die sich mit dem Slogan »Mehr Reha, weniger Frührente« zusammenfassen lassen. Die Systeme zur Prävention und Rehabilitation sollen ausgebaut werden, damit Beschäftigte länger gesund bleiben und arbeiten können. Das bedeutet, dass Leute nicht mehr wie heute mit Mitte 50 in die Frührente können, wenn sie chronisch Rücken haben, sondern dass man sie in die Reparaturwerkstatt schickt und dann zurück ins Arbeitsleben, wo sie mit jüngeren ArbeitnehmerInnen mithalten müssen. Auch darum sollen Beschäftigte stärker als bisher bis zum Ende ihres Arbeitslebens ständig weiterqualifiziert werden. Stellschraube 3: Mehr Beiträge für die Rentenkasse. Auch an der dritten Stellschraube des Rentensystems wollen die Top-ÖkonomInnen kräftig drehen, den Einnahmen der Rentenkasse. Damit diese steigen, gibt es wiederum zwei Regler. Zum einen die Zahl der Menschen, die in die Kasse einzahlen, zum anderen die Höhe der Rentenbeiträge, die jeder Mensch einzahlen muss. Fangen wir mit der Möglichkeit mehr Leute an. Im Moment hat die Rentenversicherung Bund ungefähr 39 Millionen zahlende Mitglieder. Das ist ziemlich viel, aber es ist nicht genug. Es gibt nämlich noch viel mehr Menschen in Deutschland, die jeden Monat Geld verdienen und später auch Rente vom Staat bekommen werden, aber nichts in die Rentenkasse einzahlen. Das sind zum Beispiel alle BeamtInnen. Sie zahlen überhaupt keine Sozialabgaben. Ihre Besoldung stammt aus der Staatskasse und von dort kommt später auch das Geld für den Ruhestand. Bei BeamtInnen heißt es darum auch nicht Rente, sondern Pension. Menschen, die Einnahmen aus der Vermietung oder Verpachtung ihrer Immobilien oder aus dem Aktienhandel erzielen, zahlen ebenfalls auf diese Einnahmen keine Beiträge an die Rentenkasse, weil die nur auf Arbeitseinkommen aus abhängiger Beschäftigung fällig werden. Selbstständige in den sogenannten freien Berufen, das können niedergelassene ÄrztInnen, AnwältInnen, SteuerberaterInnen, PhysiotherapeutInnen oder TanzlehrerInnen sein, können freiwillig in die staatliche Rentenversicherung einzahlen, sie müssen es aber nicht. Manche verzichten auf diese Möglichkeit, weil sie so wenig verdienen, dass auch der geringste Beitrag zur Rentenversicherung noch zu viel erscheint. Sie tragen das volle Risiko für ein Alter in Armut allein. Das gilt übrigens auch für viele geringfügig Beschäftigte. Andere Selbstständige gehen nicht freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung, weil sie so viel verdienen, dass sich für sie diese Variante nicht lohnt. Viele freie Berufe haben Kammern oder Verbände mit eigenen Versorgungswerken, in denen die Selbstständigen pflichtversichert sind. Auch diese Beitragszahlungen entgehen der gesetzlichen Rentenkasse. Als verpflichtend zahlende Mitglieder der staatlichen Rentenversicherung bleiben dann noch die regulären ArbeitnehmerInnen übrig. Menschen, die irgendwo fest angestellt sind und dort sozialversicherungspflichtigen Lohn oder Gehalt bekommen, von dem jeden Monat bis zu 20% für die Umlage abgezweigt werden können. Sie allein müssen das System im Moment stemmen. Das ist nicht nur ungerecht, es funktioniert auch nicht. Siehe oben. Spezialfall Künstlersozialkasse. Eine Sonderform ist dabei die Künstlersozialkasse. Sie existiert seit 1983 und bietet freischaffenden Kreativen wie Musikern, bildenden KünstlerInnen, SchauspielerInnen und AutorInnen einen verpflichtenden Zugang zur staatlichen Sozialversicherung.